Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtgedanken, meinem kleinen Format, in dem ich mir zugesandte Listen abarbeite, spontan, quasi in einem One-Hot-Minute-Format. In diesem Fall stammt die Liste von einer Maschine und die starte ich jetzt. Okay, die fünf Begriffe. Wir starten mit Funkenschreiber. Also was ein Funkschreiber ist, weiß man, und wenn man quasi bei so einem Brand steht und die Feuerwehr anrückt, dann ist das ein Funkenschreiber. Der schreibt dann auf, wo die Funken genau hin sind. Dann, das nächste Wort ist Moosgeflüster. Moosgeflüster ist das, was wahrscheinlich die Käfer so im dichten Fichtendickicht austauschen. Wenn da so ein bisschen Moos noch wächst, dann tauschen die Moosgeflüster aus. Uhrwerkschatten, ja. Das ist quasi das was in den Kirchturm hineinfällt, wenn quasi die Uhr an einem Kirchturm beleuchtet wird und die Zahnräder und der Stundenzeiger und der Minutenzeiger werden ja vom Mond beleuchtet, dann ist das, was dahinter fällt, das ist der Uhrwerkschatten. Das heißt, ja, für dramatische Filmenden. Kirschblut. Ja, das haben wir als Kinder gerne getrunken. So mit Bananensaft zusammen vermischt. Bananenkotze und Kirschblut, kurz Kiba. Und ein Seitensturm. Was ist ein Seitensturm? Ein Seitensturm ist vermutlich das, wenn so ein Hurricane kommt und, also die sind ja heutzutage benamst nach Männlein und Weiblein, und wenn da dann quasi so an der Seite noch so ein kleines Lüftchen mitkommt, so ein Baby-Hurricane, das ist dann der Seitensturm. Und die werden dann nach Kindernamen, mit Kindernamen benamst. Also nicht Katrina, sondern Sören Malte, der Seitensturm. In diesem Sinne, ja, viel Spaß.